Hier in dieser Folge erfährst du, wie echte Motivation funktioniert und deine Mitarbeitenden zu wahren Markenbotschafter werden. Also mach dir ein Ohr frei. Der gute Geist deines Unternehmens. Willkommen zum Podcast. Du erfährst hier kostenlos, warum ein guter Geist für ein außergewöhnlich erfolgreiches Unternehmen unabdingbar ist. Also für alle, die den normalen Weg verlassen möchten und einen optimalen Weg einschlagen wollen. Dass Menschen in der Kindheit eine Prägephase durchlaufen, wurde mehrfach in diesem Buch erwähnt. Auch, dass es nahezu sinnlos ist zu versuchen, Menschen zu ändern. Man kann seine Mitarbeiter entwickeln. Ich finde dies sogar die Pflicht eines jeden guten Unternehmers. Doch Mitarbeiter grundsätzlich zu ändern, ist viel zu anstrengend und schlussendlich zu teuer. Wenn Mitarbeiter unmotiviert sind, ist das oft ein Zeichen dafür, dass diese nicht in das Unternehmen passen. Doch Achtung, wenn das Unternehmen keine klare Vision hat und weder Ziele noch Werte definiert, wissen die Mitarbeiter auch nicht, welcher tiefer Sinn in der Firma steckt. In solchen Firmen gibt es oft eine hohe Fluktuation. Dies, weil zu oft die falschen Leute eingestellt werden. In diesem Fall ist es den Mitarbeitern nicht einmal übel zu nehmen. Und ich spreche hier nicht von den monetären Zielen. Umsatz, Gewinn, Anzahl Kundenkontakte und so weiter sind wichtig, sollen aber nicht zur Triebfeder für Mitarbeiter werden. Auch wenn das heute im großen Stil normal ist, ist es eben nicht optimal. Doch wie finde ich nun die Mitarbeiter, die am besten zum Unternehmen passen? Ein Patentrezept gibt es leider nicht. Doch mit folgendem Vorgehen erzielst du eine ziemlich hohe Trefferquote. Vorausgesetzt, du hast dein Unternehmen sauber positioniert und die Marke ebenso. Ein Beispiel aus meiner Vergangenheit soll verdeutlichen, wie einfach und dennoch treffsicher ein solches Vorgehen ist. Zuerst musste die Suche nach dem neuen Mitarbeiter passend zur Marke gestaltet werden. Am besten eignen sich Empfehlungen über Mitarbeiter oder Kunden. Bei Inseraten sollte auf blumige Beschreibungen verzichtet werden und der Platz genutzt werden, um das Markenversprechen, die Werte und die Vision darzustellen. Geht nun ein Bewerber nicht auf die Werte oder das Versprechen ein, fliegt er raus. Erfahrungsgemäß sind das rund 80%. Bei den restlichen prüfe ich die fachlichen Qualifikationen und andere definierte Anforderungen. Dann erstelle ich eine Rangliste und schreibe die Top 3 an. Bezogen auf AppleTree stelle ich nun folgende Frage. Einer unserer Unternehmenswerte heißt geerdet. Was bedeutet geerdet für Sie ganz persönlich in Ihrem Leben? Und die zweite Frage lautet, was denken Sie, warum wir uns bei AppleTree dem Wert verschrieben haben? Anhand der Antworten sehe ich sofort, ob es sich lohnt, diese Menschen persönlich zu treffen. Sollten meine Top-3-Kandidaten unscharf antworten, fahre ich in der Rangliste fort. Schlussendlich lade ich also nur die Menschen zu einem Vorstellungsgespräch ein, die mit ihren Werten sehr nahe bei denen von AppleTree liegen. Das Resultat? Ich brauche meine Mitarbeiter weder zu motivieren noch zu ändern. Sie wollen entwickelt werden und entwickeln mich sowie AppleTree weiter. Natürlich ist das in der Praxis nicht immer zu 100% der Fall. Aber auf jeden Fall ist es effizienter, als Mitarbeiter anhand von Diplomen und fachlichen Qualifikationen auszuwählen, in der Absicht, sie dann später unserer Kultur anzupassen. Wenn Mitarbeiter ähnliche Werte wie das Unternehmen haben, brauchen sie auch keine externe Motivation. Sie sind intrinsisch motiviert. Nehmen wir einmal das AppleTree-Modell als Beispiel. Analog zur Natur gehen wir hiervon aus, dass tiefreichende Wurzeln, die Mitarbeiter, viel Energie abliefern, damit der Baum gute Früchte trägt, Unternehmensertrag. Passen die Mitarbeiter also in ihren Werten und Charakteren zum Unternehmen, sind sie, um beim Bild zu bleiben, tief im Unternehmen verwurzelt und zeigen eine hohe Loyalität. Ein negatives Highlight hierzu erlebte ich bei einer Firma, in der ich der zukünftige Nachfolger sein sollte. Der Patron verzichtete fast gänzlich auf Mitarbeiterinformationen oder Gespräche und Veranstaltungen. Als ich an Bord kam, änderte sich das, beziehungsweise ich ging einfach den Weg in einem neuen Geist weiter. So gab es regelmäßige Teammeetings und Versammlungen, in denen alle gemeinsam informiert wurden. Auch definierte ich unsere Vision, Werte und Markenversprechen. Der Patron kam glücklicherweise meist auch dazu, auch wenn ich ihn jedes Mal überreden musste. Bei einem Meeting für die ganze Belegschaft wollte er plötzlich den Lead übernehmen. Ich war erstaunt, ließ ihn aber gewähren. Ich erspare dir nun Details und mache es kurz. Er erzählte auf, was alles schief lief, wer welchen Fehler gemacht hat und was er zukünftig erwarte. Danach kam der folgenschwere Satz im Befehlston. «Und nun seid endlich motiviert!» Er ist in den vergangenen 30 Jahren damit gut gefahren, hat aber noch nicht gemerkt, dass sich die Zeiten geändert haben und er heute so keine Mitarbeiter zu Höchstleistungen anspornen kann. Wenn ich mit meiner Hündin Elo unterwegs bin und ihr dauernd zurufen würde, sie solle bei mir bleiben, wäre das sehr ineffizient und nicht erfolgsversprechend. Viel lieber hechte ich um die Ecke und verstecke mich. Was dann passiert? Elo sucht mich verzweifelt, findet mich dank guter Jagdhundenase und klebt anschließend an meinen Fersen. Und das Ganze immer ohne Leine. Warum also Mitarbeiter motivieren, wenn diese aus sich selbst heraus motiviert sind? Warum Mitarbeiter also anbinden von außen, extrinsisch motivieren? Oft liegt der Grund hierfür in unserer Ausbildung, in unseren Erfahrungen und in der Angst vor dem Ungewissen und dem Unkontrollierbaren. Meist sogar in der Angst, Macht oder Ansehen als Führungskraft zu verlieren. Der neue, optimale Weg sollte auch nicht radikal angegangen werden. Folgende Impulse sollen dir einen ungefähren Leitfaden für das eigene Unternehmen geben. Definiere mit dem Führungsteam den tiefen Sinn und Zweck deines Unternehmens. Packe dies als Vision oder Markenversprechen in 2 bis 3 Sätze. Reduziere dein Unternehmen auf 3 Worte, die sind deine Werte. Frage die Mitarbeiter, wie nahe sie sich selbst auf einer Skala von 1 bis 10 zu den Werten und der Vision sehen. Auch wenn sie ein wenig schummeln werden, bekommst du damit eine ungefähre Ahnung, wo sie sich selber sehen. Frage sie auch, was aus ihrer Sicht fehlt, um die Werte und die Vision umzusetzen. Verkaufe nun den Mitarbeitern die Vision. Um neue Mitarbeiter zu finden, benutzt du die Vision als Filter, damit du effizient die passenden Mitarbeiter findest. Du hörtest einen kostenlosen Podcast aus dem Buch «Der gute Geist deines Unternehmens». Hat es dich inspiriert, deinen guten Geist deines Unternehmens zu aktivieren? Willst du dein Unternehmen von normal zu optimal entwickeln? In meinem Buch, welches auch als Hörbuch erhältlich ist, findest du 52 erfrischende und sofort umsetzbare Kapitel für dein Unternehmen. Und das Beste? Aktiviere nun die aus dem Podcast gewonnenen Impulse direkt in dein Unternehmen dank kostenlosen Checklisten und Arbeitsblättern unter www.brunoarecker.com.